das Radio an, höre ich Herrn Karajan oder Katrin von Messern. Ich bin doch nicht von gestern. Banjo und Zigitarre sind für mich nicht das Wahre. Dudeldum, als Texas ist Redneck, abschalten hat keinen Zweck. Wir waren schon les grüßen, Hengsto ist auch dabei. Da schlafen mir die Füße ein bei dieser Dudelei. Ich trag jetzt einen Cowboy-Hut, alle finden, er steht nicht gut. In Bernecke, statt Disco-Gewäsch, spielen sie nur Johnny Cash. Karl-Heinz Köpfe im Blutkreis-Shirt, wer dahinter ein kann mich darüber. Das ist der Sound der neuen Zeit, doch ich bin dafür nicht bereit. Die Badeschule ist grüßen, Hengsto ist auch dabei. Da schlafen mir die Füße ein, bei dieser Dudelei. Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, Nevada Joe, let's grüßen, Hengsto ist auch dabei. Da schlafen wir die Füße ein, bei dieser Dudelei. Drehe ich das Radio an, höre ich Herrn Karajan oder Katrin und Messer. Ist denn das nicht schon gestern? Banjo und Zielgitarre sind für mich nicht das Haare.